Verzweiflung ist, die in mir besteht. Und das alles nur sein Grund, ich kann das nicht verstehen. An wen kann ich noch glauben, wem in die Augen sehen? Die Zeit heilt alle Wunden. Alles verändert sich. Nur meine Gefühle sind unveränderlich. Haben dich deine Eltern verlassen, flogen jeden Tag. Musstest du begreifen, warum und an wem es lag? Hast du die besten Freunde leiden sehen, falsche Wege gehen? Werden wir die Sieger sein? Was müssen wir nochmal stehen? Und das alles nur sein Grund, ich kann das Leben nicht verstehen. An wen kann ich glauben, wem in die Augen sehen? Die Zeit heilt alle Wunden. Alles verändert sich. Nur meine Gefühle sind unveränderlich. Gibt euch das Recht zu lügen, Gedanken zu verführen. Wer sagt die Wahrheit? Wer kann sie heute noch spüren? Wer gibt euch das Recht zu morden? Nimmt fremde Leben in eure Hand. Wo bleibt die Vernunft und der klare Verstand? Und das alles nur sein Grund, ich kann das Leben nicht verstehen. An wen kann ich das glauben, wem in die Augen sehen? Die Zeit heilt alle Wunden. Alles verändert sich. Nur meine Gefühle sind unveränderlich. Die Zeit heilt alle Wunden. Ja, alles verändert.